Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast von René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der mindestens noch einmal vom Flughafen Tegel fliegen möchte. Hallo René. Ja, hallo Stefan und herzlich willkommen auch an den digitalen Empfangsgeräten zur 34. Ausgabe heute am 4. Juni. So ist es. Heute ist der 4. Juni und Erscheinungstag ist der 8. Juni. 2020, der Vollständigkeit halber. Ganz genau, ja. Ja. Tag der Unabhängigkeit. Ist es so? 4. Juni. Ich möchte 4. Juli, sorry. 4. Juli, ja. Jetzt wollen wir nochmal anfangen. Nein, aber die Amis noch. Ja, komm, lass uns mal von vorne anfangen, damit ich blöd da stehe. Ich habe auch noch einen. Das ist ja kurz vorm Start der Fußball-EM. Ach nee, fällt ja aus, diese. Hat die fällt wirklich aus? Ja, die ist erst nächstes Jahr. Ja, mal gucken, vielleicht fällt der 4. Juli auch aus in den Staaten, wenn es da so weitergeht. Genau, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ja, wir können jetzt ein schwarzes Bild einblenden, aber es geht ja nicht im Podcast. Genau. Fürs Protokoll, es geht um George Floyd und die Rassismusdebatte, die aufgrund eines, ich hätte fast aus Versehen unglücklichen Umstandes gesagt, obwohl es das ja eigentlich auch ist. Es wird gern anders dargestellt. Also es wird auch anders dargestellt. Oh Gott, man muss wirklich aufpassen, dass man ja, sich ja, nicht politisch korrekt in irgendeine Richtung redet. Genau. Also das ist gerade passiert für die unter euch, die den Podcast vielleicht erst in 10 Jahren hören. Genau. Heute war das. Nicht heute, zu dieser Zeit im Moment war das. Mit ganz vielen Ausschreitungen, Massendemos im Was ganzen Land. Was für eine wilde Zeit, in der wir leben. Ja. Ich muss mal Fenster zu machen. Das ist gut. Ah, sehr ja. gut. Schon ist jetzt es viel ruhiger. Jetzt sind wir akustisch komplett alleine. Ja, René, was gibt's sonst so Neues? Wie läuft's? Wie geht's? Wie fand's? Gab's irgendwie Feedback zur letzten Folge mit Marc, den wir an der Stelle natürlich nochmal ganz herzlich grüßen wollen? Ich habe noch kein Feedback nicht geprüft und nicht vernommen. Okay. Hast du was? Nö, ich habe nur ein Feedback und zwar zum Flughafen Tegel. Ach so. Das hat man sich zu Herzen genommen anscheinend. Achso, dann schieß mal los. Was gibt es denn da für Feedback? Das Feedback ist, wir waren ja auf dem Stand, dass die Planungen laufen, den Flughafen frühzeitig zu schließen, aber da hat man jetzt wohl eine Rolle rückwärts gemacht. Also hast du wirklich nochmal die Chance, wie ich es eingangs gesagt habe, vielleicht von Tegel zu fliegen demnächst. Da hat man quasi nochmal durchgestartet, nochmal ein Turnaround und Extra-Runde. So ist es. Ne? Ja, es ging ja heiß her im letzten Podcast bei der Tegel-Debatte. Ja, fand ich sehr lustig. Ja, genau. Hat mich sehr amüsiert, als ich das im Nachhinein auch nochmal gehört habe. Ja, wir hatten jetzt ja auch eine hitzig, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, eine Redaktionssitzung gehabt am Dienstag. Da ging es ein bisschen zu wie in der Paartherapie, Stefan. du und ja. Ich und ein Therapeut. Ja, also. Mal gucken, ob es geholfen hat. Wir konnten uns da so ein bisschen aussprechen quasi. Und da der Therapeut heute nicht da ist, können wir auch ganz entspannt über Corona sprechen. Genau, und wir nehmen es ja für den Therapeuten auf. Er kann es sich dann im Nachhinein anhören. Genau, deswegen würde ich sagen, wo ist denn der Ukulele? Corona-Update. Ja. Und jetzt kommt der Trailer. Corona-Update. So. Ja, genau. Corona-kompakt, wolltest du sagen. Achso, warte. Shit, ich hab's weiter nochmal. Corona-kompakt. Ja. So, also, was ich zu Corona sagen wollte. Sehr interessante Sachen, habe ich gehört. Woher weißt du das? Achso, ja, doch, wir hatten ja eine Redaktionssitzung. Eben genau. Hast du es noch gesagt. Ja, wir nennen heute keine Zahlen, das ist langweilig, oder? Nee, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir gucken ja, oder ich gucke öfter mal, ob wir Bezüge zu älteren Podcasts haben. Mhm. Und mir sind ein paar Dinge aufgefallen, die halt zu dem älteren Podcast passen und die jetzt im Zusammenhang mit Corona irgendwie in einem völlig anderen Licht dastehen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel die Verkehrsmitteleinschränkung war ja ein Thema gewesen mal in einem der Podcasts, wo es um Streik ging. Und auch die Streiks durch Erzieher, also die Betreuungseinschränkung. Ne? Und da haben wir uns schon ganz schön drüber aufgeregt. Genau. Ja, jetzt haben wir dieselbe Situation Und ich habe das Gefühl, also Verkehrsmitteleinschränkungen und Betreuungseinschränkungen und ja beides in einem noch viel größeren Maße, obwohl beim Verkehrsmittel bin ich mir nicht ganz sicher, weil der Streik war ja schon so, dass vieles nicht fuhr und jetzt zu Corona-Zeiten fährt ja einiges. Genau, das wurde natürlich schon in gewissem Maße eingeschränkt, aber nicht so extrem wie bei einem Streik auf jeden Fall. Aber Reiseverkehr, na genau, ja. Flug, na doch, wenn du den Flugverkehr zum Beispiel nimmst. Flugverkehr, sind wir, ne? Fernbusreisen, alles eingestellt, ja. Also wie auch immer, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die Situation ist dieselbe, die Ursache ist eine andere und der Umgang damit ist auch plötzlich ein ganz anderer. Ja, und das finde ich einen interessanten Ansatz. Also als du das erzählt hattest in der Redaktionssitzung, dachte ich, ja, da ist absolut was dran. Und eigentlich müsste man noch annehmen, dass wenn die Ursache andere Menschen sind, die für ihr Recht einstehen, dass da eine größere Toleranz da sein müsste, als jetzt bei so einem Virus, zu dem jetzt keiner so ein gutes Verhältnis hat. Ich habe das Gefühl, dass es aber andersrum ist. Ja. Man nimmt, glaube ich, eher Dinge an, man nimmt oder man akzeptiert wahrscheinlich eher Dinge, die man denkt, nicht ändern zu können. Akzeptiert aber weniger Dinge, wo man denkt, andere könnten da was ändern. Ne? Also die Leute, die streiken, müssen ja nicht streiken gehen. Ja, was wäre die Alternative? Nur mal so ein Gedanke. Nee, also ich habe das jetzt nicht ausgedacht, also nicht tiefer gedacht. Ja, genau, fand ich ganz interessant. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Wir hatten Februar dieses Jahr, glaube ich, da haben wir, die Podcast-Folge ist mir leider entgangen, mal darüber gesprochen, dass ja das TV-Publikum in TV-Shows auf privaten Fernsehsendern teilweise die Eintrittskarten bezahlen müssen. Mhm. Und die sind, glaube ich, auch nicht günstig. Du kennst ja die Preise wahrscheinlich eher. Du warst ja schon in der einen oder anderen Bezahlshow gewesen, oder? Genau. Also ja, das schwankt. Also gibt Shows, da zahlst du 15€ pro Karte. Gibt aber auch Shows, die sind deutlich günstiger, aber auch deutlich teurer. Und es gibt ja auch kostenfreie. Ich fand nur interessant, wir hatten darüber gesprochen, dass die Fernsehsender oder die Produktionsfirmen ja eigentlich dankbar sein müssten, dass überhaupt Leute da sind, weil ohne Publikum würde so eine Fernsehsendung ja gar nicht funktionieren. Und auch nicht wirken, ja. Genau, das war damals unsere Annahme. Und ja, wir hätten es im Leben nicht geglaubt, dass die Situation mal eintritt. Also ich hätte gedacht, eher streiken Leute und gehen nicht mehr in Fernsehshows, als dass eine andere Situation dafür der Auslöser ist. Mhm. Ja, also auch ganz, fand ich auch ganz interessant. Ja, und vor allen Dingen dieses erfundene Klatschen, also diese Einspieler immer, die so ein bisschen Atmosphäre rüberbringen sollten, aber mittlerweile weiß man ja, dass es alles getürkt ist oder gefaked. Mhm. Aber ja, man merkt halt dann schon, wie dieses kleine bisschen echt dann den Unterschied macht, ne? Ja. Also man könnte ja sagen, ja, scheiß drauf, dann halt ohne Leute, ne, wird schon dasselbe werden, aber das macht wirklich einen Unterschied. Mhm. Weißt du, eigentlich hätten sie auch Stockmaterial nehmen können von Zuschauern. Warum haben sie das nicht gemacht? Ach so, die einfach reinschneiden irgendwie. Ja, ja, richtig. Aus der Vergangenheit. Ja, das wär's doch. Vielleicht darf man das nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht ist es zu aufwendig. Ja, das wäre witzig. So aus den 80ern irgendwie. Na, das machen ja einige Sendungen. Ich glaube, die Heute-Show, eine ganz bekannte Sendung, macht das. Wenn jetzt so irgendwie Einspieler zu Ende sind, dann spielen die irgendwie, weiß ich nicht, einmal habe ich gesehen, auf dem Traumschiff, wo am Ende die Schlussszene, wo alle klatschen irgendwie. Also sowas spielen die dann ein. Also genau in die Richtung, wie du jetzt meinst. Das finde ich total witzig auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber eine Late-Night-Show, die wirkt halt ohne Zuschauer überhaupt nicht. Das ist wie eine Probe eigentlich. Ja. Na. Ja, ja, was jetzt sich mit der Corona-Situation ja auch geändert hat, was ich jetzt erlebt habe am eigenen Leib oder persönlich vielmehr, war die Paketzustellung, die jetzt anders verläuft. Und da hatte ich kontaktlos. Hatte ich neulich eine witzige Situation. Und zwar hatte mir der Paketbote ein Päckchen in die Hand gedrückt, hat mir einen Kugelschreiber in die Hand gedrückt. Damit war die ganze kontaktlose Geschichte eigentlich schon mal für den Arsch. Und sagte dann, ich soll auf dem Paket unterschreiben. Wo ich so dachte, hä? Warum soll ich als Beleg auf meinem Paket unterschreiben? Weil er ein Foto macht davon. Richtig, er hat ein Foto davon gemacht. Ja. Hat sich mir nur erst nicht erschlossen. Ja, letztendlich war es aber trotzdem, hätte man sich auch sparen können, dann hätte man ja keinen Kugelschreiber in die Hand drücken brauchen. Na gut, wahrscheinlich hat er noch nicht die Übung gehabt. Das fällt, glaube ich, allen am Anfang ein bisschen schwer. Ging uns ja auch so mit dem Mund-Nasen-Schutz. Also damit umzugehen, das braucht schon ein bisschen Gewöhnung. Also meinst du, weil er mir, hat er mir aus Versehen einen Kugelschreiber gegeben? Ja, ich glaube, das macht er nicht nochmal. Ja. Und eine andere Paketzustellung, die hatte ich heute, oder habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, da klingelt es an der Tür, machst du die Tür auf und dann steht der Paketbote irgendwie schon an der Fahrstuhltür auf dem Weg nach unten wieder, ne? Mhm. Und dir fallen die Pakete auf die Füße. Ja. Und er rief mir nur zu, zwei Päckchen. Ich guckte auf meine Füße, sah zwei Päckchen, nickte zustimmend und dann war der Paketbote verschwunden. Ja, kann man ja auch verstehen. Also die haben ja sehr, sehr nahen Kundenkontakt und wird ja auch immer empfohlen, irgendwelche Ablagestationen zu nutzen. Das kann ich auch absolut empfehlen. Ist gerade in diesen Tagen ja einfach genau die gute Alternative dazu. Ja, ja. Na, wir haben ja schon festgestellt, dass die Corona-Situation womöglich Dinge hervorbringen wird, Also eigentlich in Richtung Digitalisierung, aber vielleicht bringt es auch andere manuelle Prozesse hervor. Mal schauen, wie die Paketzustellung dann so weiter verläuft. Genau, ob das so bleibt oder ob wieder die alten Elemente kommen, kann sein, ja. Also das ist natürlich eine interessante Frage. Aber du hattest ja vorhin vom Fernsehen gesprochen, da will ich nochmal kurz einhaken. Also ist ja bekannt, dass ich auch sehr gerne da hingehe, ne? Hast du ja auch gesagt. Und ich warte halt schon darauf, dass es wieder losgeht. Also kleinere Mengen Zuschauer sind ja inzwischen wieder erlaubt, je nach Bundesland. Also ich rechne damit, dass demnächst mal wieder Sendungen vor Publikum aufgezeichnet werden können. Ja, angeblich tritt ja die Normalisierung jetzt so langsam oder wird so langsam wieder ins Normale gerollt. Schauen wir mal. War übrigens auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich habe mich, ich glaube auch in einem der vergangenen Podcasts mal darüber beschwert, dass man bei manchen Berlin-Sehenswürdigkeiten so einen Termin machen muss, ne? Ja. Also es war der Reichstag war es gewesen. Also da war es für mich auch verständlich, warum das so ist. Ne? Hat mit Sicherheit zu tun. Und da ist es, ja, da war es so, und das fand ich sehr ungewöhnlich, dass man halt einen Termin macht, also tatsächlich einen Time-Slot nimmt und dann auch vorher sich anmelden muss. Und genauso ist es ja auch beim Fernsehturm, wenn man da nicht warten will, dann kann man auch einen Termin machen und dann ist da, sucht man sich auch einen Timeslot aus. Mhm. Fand ich auch sehr ungewöhnlich und ja, mittlerweile ist es gang und gäbe. Ne? Also ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, im Tierpark hatte ich es erlebt und ich habe neulich im Radio gehört, bei Schwimmbädern ist das auch der Fall. Ne? Das ist eigentlich überall so. Du hast zum Beispiel machen Sehenswürdigkeiten ja wieder auf in Berlin das, wie heißt das, das Lego Discovery Land? Nee, wie heißt Discovery das? Land, hm? Genau. Lego Discovery Land. Das macht auch wieder auf, hat genau diese Regeln, ne? Nur mit Termin. Fitnessstudio sollst du nach Möglichkeit auch vorher anrufen. Ja, also ja, das schon ist, glaube ich, jetzt der Standard mittlerweile. Mal gucken, was sich da so entwickelt, weil so schlecht ist es ja auch nicht. Also wenn ich überlege, jetzt gerade irgendwie an so ein Museum denke, ich stelle mir das schon etwas entspannter vor, wenn da nur 20 Leute durchlaufen, als wenn man da mit 100 Leuten durchschiebt und du gar nicht in Ruhe gucken kannst. Also vielleicht bleibt da auch irgendwas hängen. Muss man mal schauen. Ja, also klar, vorrangig ist es natürlich aufgrund der begrenzten Fläche und der reduzierten Besucherzahlen, da muss man das irgendwie regulieren. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht dauerhaft ist, weil das ist natürlich auch auf der einen Seite interessant, dass so schnell so ein System hervorgerufen wurde, dass es funktioniert mit allen Institutionen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie von der Stadt irgendeine Seite ist oder irgendeine private Seite, die das Ganze verwaltet. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich habe mich bei dem Thema auch gefragt, was machen denn die Leute ohne Internet zum Beispiel? Meinen Sie, die gibt's noch? Gibt's sie? Na, bestimmt. Ja gut, es gibt sicherlich Leute, für die ist das Internet jetzt nicht so zugänglich. Genau. Aber da weißt du auch nicht, ob die Leute überhaupt sowas, so ein Ding wahrnehmen würden. Ja, aber ist ja schon in, würde jetzt nicht pingelig sein, aber ist ja schon eine Form der Ausgrenzung, wenn man bist so aber, ne? Bist aber gerade pingelig. Nein, absolut, du hast ja richtig. Das ist eine Form der Barrierefreiheit, ja, die halt eigentlich gegeben sein sollte. Ne? Ja, gucken wir mal. Also Ich glaube, der Profitgedanke, der wird natürlich dafür sorgen, dass wieder schnellstmöglich möglichst viele Menschen durch irgendwelche Einrichtungen geschoben werden können. Ja. Also da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Was ich interessant finde, der Friedrichstadtpalast, den du ja auch kennst, ich weiß nicht, wann du letztes Mal dort warst, der nutzt jetzt sozusagen die Corona-Pause, um Umbauten vorzuziehen. Na, okay. Deswegen macht er erst nächstes Jahr wieder auf. Das steht jetzt schon fest. Auch sehr clever. Ich habe es bei Restaurants gesehen, die das tun. Ja. Apropos, gutes Stichwort. Ich war heute seit 2-3 Monaten, waren wir zum ersten Mal in der Pause wieder im Restaurant. Aha. Der feine Herr geht in der Pause ins Restaurant. Ja, natürlich. Wo geht der feine Herr denn hin ins Restaurant? In ein spanisches Restaurant mit deutschem Mittagsmenü. Sehr schön. Genau. Nein, hat alles super geklappt. Wetter war ja schön, deswegen haben wir draußen gesessen, ohne Mundschutz. Die Bedienung hat halt so ein Schutzschild getragen quasi, ne? Was an der Stirn fest ist und dann so eine Blende vorne. Und wir haben uns super nett unterhalten, wir kennen die ja. Und ja, das ist. Was, hatte die ein Schutzschild? Die hatte ein Schutzschild auf, die Kellnerin? Ja. Muss sie, ist ja nicht verpflichtend. Ja, okay. Ja, siehst du, ich war auf einem Umzug gewesen und da waren wir auch mehrere verschiedene Haushalte. ein Umzug, bei dem man schwere Möbel schleppen muss. Ah, okay. Und war ich auch ein bisschen, also war jetzt für mich das erste Event, sage ich mal, mit anderen Menschen nach dieser Corona oder jetzt nach dieser ganzen Corona-Situation, oder wir sind ja noch in der Corona-Situation, aber war ein bisschen komisch, weil das waren natürlich Leute, die ich lange nicht gesehen habe, die ich auch sehr gut kenne und wo ich dann noch ein bisschen unsicher war, kannst du die jetzt halt gebührend begrüßen oder ist das nicht in Ordnung? Die Frage stelle ich mir auch immer, ja. Ja, ich glaube, also ich hab in der Situation gesagt, ich treffe diese Entscheidung für mich. Mhm. Und habe mich für die intimere Begrüßung. Nein, für die intimere Begrüßung entschieden. Ja. Für die innige Begrüßung. Ja, das kann ich verstehen. Begrüßung, genau. Ja, ich warte auch schon auf den Moment. Ich habe auch lange ja gut, Stefan, der wird kommen. Hoffentlich dauert es nicht zu lange, weil zu viel Freude vertrage ich dann auch nicht. Ja, genau. Also. Ich seh schon so, wie du dann in Zeitlupe mir entgegen rankommst mit ausgebreiteten Armen. Genau, und da kommt so eine fröhliche Musik hier. Genau sowas. Kennst du das? Ja, ich kenne das. Wir werden uns diesen Moment, du kannst das mal in Shazam einsingen, diese App hier, wo man, vielleicht findest du die App das raus. Wovon das funktioniert ist. Nicht, wenn ich das. Ach, das klappt bestimmt. Ja, aber das ist natürlich absolut richtig. Also, wenn es sich machen lässt, werden wir in der Situation die Kamera dabei haben und zur Sicherheit unseren Therapeuten. Genau, der wird das Ganze bewerten dann. Direkt. Nicht bewerten, der wird das alles beaufsichtigen. Ja. Und wie war das so bei deinem Umzug, wenn so 20 verschwitzte Leute aufeinandertreffen und nicht duschen können? Nee, das war, das merkst du ja nicht. Also da lag schon tatsächlich teilweise ein Geruch in der Luft, der hat davon gezeugt, dass viel gearbeitet wurde. Mhm. Ja. Das erklärt, mal kurzer Ausdruck, das erklärt, warum es in manchen Büros so riecht, ja. Oh, da kommt jetzt irgendwie eine Kritik rüber, die wahrscheinlich an jemanden gerichtet ist, der diesen Podcast nicht hören wird. Da gibt's ja diesen Kampf, ne, zwischen den Leuten, die den Gestank nicht leiden können und den Leuten, die zwanghaft lüften. Richtig. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, diese Situation haben wir ja auch mal erlebt, nicht in unserem Büro, aber in einem Büro im selben Haus, wo jemand immer zwanghaft gelüftet hat und alle anderen haben sich immer aufgeregt, dass das Fenster immer zu festen Uhrzeiten aufgerissen wurde. Kann ich mir jetzt nicht direkt dran erinnern. Ja, erzähle ich dir dann nach der Sendung. Aber ihr kennt die Situation bestimmt auch. Ich glaube so. Auf jeden Fall. Gibt es so einen Lüfter nicht in jeder Firma? Du hast in jeder Firma hast du einen, ich sage jetzt mal, einen Quotensachsen, du hast einen, der immer Fenster aufreißt, du hast einen, der immer die Heizung anmacht, das hast du überall. Ja. Du hast einen, der immer den letzten Kaffee nimmt und nicht neu kocht, das hast du überall. Ich habe übrigens, besonders beliebt ist übrigens der immer als der das letzte Stückchen Klopapier alle macht und kein neues aufzieht. Ja. Nee, ich hatte, ich glaube, ich war im Büro. Der gewesen, der mal gern gelüftet hat, in dem Büro, wo ich jetzt bin, weil wir haben die Heizung in den Wänden. und ich sitze sehr nah an einer Wand. Es ist schön warm im Rücken. Und es ist so mollig warm, ja, also zum Teil habe ich wirklich das Bedürfnis gehabt, da im Winter auch in Sommerbekleidung, in Bermuda und Hawaii-Hemd zu sitzen. Ja. Ja. Aber das geht mir auch so, gerade bei so einem Wetter wie jetzt, wo es schon recht warm ist eigentlich, weil ich habe halt auf Arbeit eine Klimaanlage und das ist halt ganz angenehm, ne? Siehst du, und bei uns ist das sogenannte Klimazonenbüro. Mhm. Das hat halt mehrere Klimazonen. Ach so, verstehe. Ja. Schöner Gag. Zu Corona ist mir noch was aufgefallen. Und zwar, ich hatte ja vor einiger Zeit, ich hatte das, glaube ich, auf Instagram gepostet, bei mir im Telefon stand oben, wo der Empfang steht, ja. Ne, wie viel Empfang ich habe, stand irgendwie der Anbieter. Hashtag Stay Home. Ne? Ja. Und jetzt steht bei mir Hashtag Bleib gesund. Das ist doch nett. Und der Telefonanbieter, der hatte vorher bei Hashtag Stay Home seine Webadresse noch, die erstaunlicherweise inklusive Top-Level-Domain, also inklusive des .de nur aus zwei Buchstaben besteht. Obwohl der Name viel länger ist. Ja, aber bei dem Bleib gesund hat er jetzt darauf verzichtet, da oben mit aufzutauchen. Genau. Das ist mir aufgefallen. Und noch ein Thema mit Corona-Bezug. Ich habe ein Schreiben von der Polizei bekommen, also nicht ich. Ah, ja. Mir liegt ein Schreiben von der Polizei vor. Jetzt muss ich kurz eben gucken. Und zwar ging es um ein Parkvergehen und der Versuch war, ja, Vanessa, ihr habt es ja, glaube ich, schon gehört in einem ein oder anderen Podcast, der Versuch von Vanessa war gewesen, der Polizei oder die Polizei doch darauf hinzuweisen, dass im Moment in der Corona-Situation alle Leute mit Auto und, keine Ahnung, mit Dienstwagen oder so zu Hause sind und deswegen kein Parkplatz aufzufinden ist. Und da parkt man eben auch mal etwas, sagen wir mal so, im Graubereich parkt man da auch mal. Da parkt man auch mal 4,50 Meter vor einer Kreuzung. 4,50 Meter vor der Kreuzung, ja. Genau, und das war halt nur ein Versuch, ne? Also die einfach ein Versuch, ob die Polizei dort nett entgegenkommt. Genau, und es kam ein Schreiben zurück und da stand: Sehr geehrte Frau, derzeit setzt Covid-19 die Straßenverkehrsordnung nicht außer Kraft. Wir können also noch hoffen. Ja. Genau, das suggeriert ja, dass es vielleicht noch kommt. Viel schlimmer fand ich übrigens an dem Schreiben. Also erstmal danke an die Polizei und an die Polizeipräsidentin von Berlin. Ach so, gibt es mittlerweile eine Präsidentin? Ja, aber ich glaube, das wird neutral angesprochen. An das Polizeipräsentierende? Was steht denn drauf auf dem Brief? Da steht mit freundlichen Grüßen im Auftrag und dann eine Person, also ein Nachname, Komma und Vorname, Punkt. Okay. Was ich ein bisschen komisch finde. Ja, hat also sich nicht eingeloggt ins System. Das ganze Schreiben ist total komisch, weil, also, liebe Polizei, wenn ihr Briefe schreibt, ja, dann wäre es gut, um einen guten Eindruck zu wahren, dass die, ich möchte jetzt kein Grammatik-Nazi sein oder Rechtschreib-Nazi, aber vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, der zuhört, weil er die Regeln nicht kennt. Man schreibt, sehr geehrte Frau sowieso, Komma, das ist korrekt, und dann schreibt man klein weiter. Ja? Mhm. Und dann ist es so, außer Kraft. Kommt aufs Wort drauf an übrigens. Wieso? Ja, wenn es ein Substantiv ist, was sehr unwahrscheinlich ist, würde man das groß schreiben. Ja, und außer Kraft schreibt man nicht mit SS, schon gar nicht bei der Polizei, sondern mit SZ und Kraft schreibt man groß. Oh, Stefan guckt jetzt nach. Stefan prüft das jetzt. Ich bin der Meinung, es sind drei Rechtschreibfehler. Ist ja auch wurscht. Ja. Sie haben geantwortet. Aber ist ja ein witziger Brief. Ich habe den ja auch gesehen. Und mega geil. Ja. Super nett, dass ihr geantwortet habt, liebe Polizei. Ich habe von euch auch nichts anderes erwartet. Und es ging schnell, ne? Ich glaube ja. Siehst du? Das war dieses Jahr gewesen, ja. Also muss relativ schnell gewesen sein. Naja, aber nächstes Mal einfach richtig parken und ein Ticket ziehen. Ja, ich habe übrigens noch was Interessantes von der Polizei gesehen. Das habe ich irgendwo auf Instagram. Ein Rapper hat auf Instagram mal einen Bogen gepostet von der Polizei, der ausgefüllt wird bei fluchtverdächtigen Personen. Mhm. Und das ist so witzig. Auf diesem Bogen, muss man sich vorstellen, hat so verschiedene Bereiche. Also es ist ein ausgedrucktes A4-Blatt, was aussieht, als wenn schon mindestens 5000 Mal kopiert wurde. Und das hat dann so Bereiche wie geschätztes Alter, Ne? Und dann kann man ankreuzen, 15 bis 20, 35 bis 40, ne? Es geht bis 50, es geht bis 65 bis 70. Gibt aber auch eine Option, die ist frei, die ist nicht ausgefüllt. Dann Gestalt. Da kann man aussuchen, gebeugt, schlank, kräftig, dürr, dick, untersetzt, breitschultrig. Witzig ist, der Rapper, er hat ja den Bogen gepostet, was da so angekreuzt ist. Ich glaube, er hätte sich an der einen oder anderen Stelle gewünscht, man hätte da woanders das Kreuz gesetzt. Ja. Dann ist Nase. Dünn, klein, schief, Stupsnase, dick, spitz, groß, Hakennase, Knollennase, Boxernase, Adlernase. Dann Bart, rot, braun, blond, Kinnbart, Vollbart, Dreitagebart, Oberlippenbart, grau, schwarz, rot. Alles dabei. Ja. Brille, ja, nein. Schuhwerk, Halbschuh, Stiefeletten, Sportschuh, Schnürschuh, Klettschuh. Das klingt wie die Auswahlmöglichkeiten bei Wer wird Millionär. Ist es A, Sportschuh, genau. Schnürschuh, Klettschuh. Mein lieber Herr, A, Sportschuh, Schnürschuh, Klettschuh. So, ja, Größe, also ganz ehrlich, das finde ich echt 1,45 Meter bis 1,50 Meter, 1,65 Meter bis 1,70 Meter, ganz ehrlich, da hätte man doch einfach ein Feld hin machen können, wo man so einen Wert von bis einträgt, ja, statt die Auswahlmöglichkeiten zu geben. Ja, Gesicht, dünneckig, dick, faltig, rund, glatt, oval. Ja, aber so kannst du es doch viel besser auswerten. Das ist ein Papierbogen. Naja, kann man da einscannen. Haare, schwarz, blond, glatt, Geheimratsecken, Vollglatze, Wirbelglatze. Was ist eine Wirbelglatze. Was ist eine Wirbelglatze? Da siehst du Wirbel. Graus, rot, weiß. So, und dann kommt Bekleidung. Manteljacke, Jeansjacke, Lederjacke, Strickjacke, Jackett, Blazer, T-Shirt ist bei, Pullover ist bei, Hemd, Bluse, Sweatshirt mit und ohne Kapuze, Top, Trainingsanzug, Rock, Hose. Ja, und dann kann man da tatsächlich bei Farbe, steht nicht etwa Rot, Grün, Blau, Gelb und so weiter und so fort, sondern da steht Farbe, Doppelpunkt. Das heißt, da muss man es per Hand. So, und dann Mundart, Schrägstrich, Sprache. Und da steht, als das ist wieder ein Feld, so mit der Hand ausfüllen. Also als Mundart und Sprache wurde für diese Person Straße / Rapper ausgefüllt. Mhm. Der hat bestimmt beim bei der polizeilichen Maßnahme hat er bestimmt gerappt. Ja. Ja, sehr witzig. Der Zettel hat auch eine Rückseite, der ist mir nicht bekannt. Ich habe den Bogen leider auch nicht als Blankobogen im Internet gefunden, aber da so viel zum Thema Digitalisierung. Wir hatten drüber gesprochen im letzten Selbst die Rapper machen Podcast. Damit. Nee, selbst die Polizei ist immer mit Papier unterwegs. Ist ja manchmal auch besser. Ja. Also praktischer meine ich, nicht besser, praktischer. Ja. Apropos praktisch, was ist denn ganz praktisch in Corona-Zeiten? Was haben wir denn neulich gemacht? Da müssen wir ja unbedingt von berichten. Wir haben in Corona-Zeiten, wir haben was gemacht? Ja. Na, wir halten uns immer fern voneinander. Das sowieso, wir sehen uns nur online. Spaß haben ist wichtig. Spaß haben, genau. Und das hatten wir doch neulich. Ja, nicht also jetzt nur, nicht wir zwei, sondern zusammen mit anderen. Nicht nur wir zwei, genau. Neulich und vorneulich. So ist es. Ne? Und zwar haben wir den ersten offiziellen Irgendwas ist doch immer Spieleabend gehabt. Ja, wir hatten die Probe ja schon, von der Probe haben wir, glaube ich, schon berichtet. Da spielten wir, glaube ich, Backstories. War sehr interessant. Und wir haben jetzt für die erste Sendung wieder drei Leute eingeladen, die die mit uns zusammen das allseits bekannte und sehr, sehr beliebte Spiel Das weiß doch keiner gespielt haben. Das weiß doch keiner. Ja, und wenn ihr jetzt wissen wollt, was Das weiß doch keiner ist, dann müsst ihr einfach mal mitmachen, denn es gibt keine andere Möglichkeit, als bei uns im Podcast oder mit uns zusammen dieses Spiel zu spielen. Und wir können euch dann kurz mal ein paar Impressionen einspielen. Wir können es auch schon im Hintergrund einspielen. Vielleicht machen wir noch ein bisschen ausführlich. Wir haben nämlich mal ein Stück aufgenommen von dem Abend. Damit man so einen Eindruck bekommt. Genau, wie das ist. Und natürlich wird das fortgesetzt. War doch genial. Ja. Hört mal kurz rein und dann können wir kurz mal zusammenfassen, was so die Ergebnisse waren. Bitte? Ich kann auch als Tipp geben, gibt es seit 1911. Jetzt kommt's aber bam, wusch, wie aus der Pistole geschossen. Jetzt wissen wir. Wir kommen der Sache sehr nah. Vielleicht hat's was mit Ablagesystem zu tun. Sowas wie so eine Hängeregistratur, sowas in der Richtung. Wo sind denn da die Schlitze? Ja, sehr gute Herangehensweise. Wo sind da die Schlitze? Und jetzt geht im Büro auf die Suche nach Schlitzen. Ich weiß. Jetzt. Genau. Da gibt es diese Dinger, genau, die man, wo man aus einem dünnen einen dickeren machen kann. Der Raumsparschlitz oder der Begriff ist ein bisschen irreführend, weil ich dann ist es anders, der spart gar keinen Raum, ne? Richtig. Super. Also es ist ein Schlitz, der keinen Raum spart. Dein Raumsparschlitz ist ein Schlitz, der keinen Raum spart. Und den befinden wir im Büro. Ich raste aus. Aktenvernichter, Papier, da waren wir schon. Dieses Ding, was man runterdrückt, um Platz zu sparen? Du bist ganz nah dran, jetzt noch 2 Zentimeter in die andere Richtung. Ich bin dran. Helvi, du bist fast in der Lösung. Was für ein Ding drückt? Hat jeder zu Hause garantiert. Ja. Dieses Ding oben, dass das Papier zusammengedrückt wird, um Raum zu sparen. Aber warum schwerer? Kein Raum. Ein Raumsparschlitz. Vielleicht wie viel Millimeter Raum, Stefan? 2? Naja, ich kenne das auch. Da kann man nur 3 Papiere mit reinschmeißen, dann passt das noch. Also der Raum, naja, dieses Ding da. Der spart nicht. Mach mal weiter. Ist auch kein Schlitz? Höher, kälter. An dem Ordner, die Schlitze, damit man den Ordner wieder zusammendrücken kann, oder? Nee. Das hier, na, das habe ich doch gemeint. Das da? Nee, die Schlitze, wo die Bügel durchkommen. Das ist ein Raumsparschlitz, sehr richtig. Das ist ein Raumsparschlitz, sieht man doch. Da spart man ungefähr 5 mm Raum. Also genau. Ich sag's mal im Namen von uns allen, was für ein Scheiß. Die Aussparung bei Aktenordnern. Boah, ey. Schummler dabei. Stefan, der ins Internet geht und googelt. Ja, also wir haben den Namen schon genannt. Wir waren. Stefan, du weißt doch keiner. Du darfst die Frauennamen nennen. Welche Frauen haben mitgemacht? Helvi, ja. Vanessa, ja. Das war's. Dann hatten wir unseren Therapeuten Marc. Ja. Du und ich, logisch. Und dann war der Geobastard mit dabei, was mich der sehr Geobastard, gefreut den er hat. Kennt. Weil ich ihm. Und der Marco. Und Marco hätte ich fast vergessen. Also wirklich, wenn ich. Ja, es waren, kannst ja, du den so Marco viele, vergessen? Weil es so viele waren. Jetzt war, ich dachte schon beim Geobastard, da waren wir schon längst vorbei an Personenzahl. Nee, richtig. Ja, der Geobastard hätte ich nämlich nicht gedacht, dass der dort mitmacht. Olli, ich denke immer bei dir, du würdest lieber irgendwo im Dreck, als dich vor den Rechner zu setzen. Und aber das hat er sehr gut gemacht. Ja. Genau, wir hatten, das war so eine kleine Raterunde, wo es darum ging, Begriffe herauszufinden. Das weiß doch keiner. Genau, und ich glaube, vielleicht können wir mal ganz kurz, wir sagen die Begriffe, Stefan, und dann kann jeder für sich mal, der nicht dabei war, was ja der Großteil von euch war, kurz überlegen, was das sein könnte, und wir lösen es dann sofort auf. Mhm, na dann los. Ja, wir hatten die Zugschlaufe, erinnere ich mich. Was ist eine Zugschlaufe? Woher kennt ihr die Zugschlaufe? Ja. Wenn ihr mit dem Finger zu einem Turnschuh geht und hinten am Hacken dieses kleine Schläuflein seht, da könnt ihr reinfassen, das ist die Zugschlaufe, und könnt euren euren Schuh besser anziehen. Ja. Was hatten wir noch? Lockerloop. Ja, ein Lockerloop. Da hat doch glatt der Geobastard einen Striptease hingelegt. Richtig. Und zwar hat er sein Oberteil ausgezogen. Er hat nämlich ein Hemd angehabt. Um herauszufinden, was das Lockerloop ist, weil er wusste, oder er hat es im Laufe des Spiels, kam heraus, dass es am Rücken des Hemdes ist. Hat er einen Lockerloop dran? Ja. Deswegen kann er sein Hemd nämlich an diesem kleinen Häkchen am Rücken des Hemdes aufhängen. In der Umkleidekabine. Naja, wo er will. Ja, aber dafür ist es ja da, genau. Und das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ja, wenn man kein Bügel bei der Hand hat. Ja. Dann hat man doch, diese platzsparende Raumsparschlitze. Ja, genau. Die Raumsparschlitze. Marco, seinen Tipp fand ich sehr gut. Marco hat getippt gehabt, dass die Raumsparschlitze dafür, also dass das die Schlitze in Wänden, in Wohnungswänden sind, wo Kabel drin verlegt wird. Die Idee ist hervorragend, weil man spart tatsächlich Unmengen an Raum ein. Kann man gleich einen Schrank mehr in die Wohnung stellen. Mhm. Ja, das war es aber nicht. Die Raumsparschlitze sind nichts weiter als die Schlitze an einem Aktenordner, wo dieser Metallbügel durchgeht. Genau. Damit die Klappe weiter zugeht. Ja, wobei das ein Witz ist, weil der Rücken des Ordners bleibt natürlich gleich dick. Ja. So viel, also nicht immer halten Begriffe, was sie versprechen. Anders. Aber waren gute Denksportaufgaben, weil man da nicht so leicht drauf gekommen ist, auf jeden Fall. Ja, anders war es da beim Tippklemmer. Das weiß ich, hat Marc relativ gut hinbekommen. oder zumindest federführend aufgelöst, denn er hat überlegt, wie dieser Begriff mit einer Bewegung zusammenhängen könnte und hat tatsächlich festgestellt, okay, man tippt auf etwas rauf und dadurch verklemmt man es. Und damit war klar, dass es sich um den Bügel in einem Aktenordner handelt, dieses Metallstück, was auf den Blättern liegt. Genau. Ja, hatten wir noch was? Dann hatten wir noch einen verrückten Begriff, da ging es um Popel raussaugen. Ach so, ja, das war richtig, das war sogar mit deiner Show-Einlage, weil wir uns dann, also es ging um das Nosibu. Ich glaube Nosibu oder so hieß es. Ne? Ja. Also genau, das kennt ja jeder von Babys, um die Nase zu reinigen, gibt es halt diese, was ist ich das, das so nicht. Eine Pipette? Nee, ich kenne das nicht, das war ein elektrisches Gerät, du steckst in die Nase, ist ein Schlauch dran und dann stellst du auf Saugen. Ja, es muss nicht elektrisch sein. Ja, man kann auch einen Strohhalm nehmen. Man kann auch einfach einen Strohhalm nehmen und am anderen Ende saugen. Kann man auch. Ein bisschen eklig, aber genau, ihr wisst, was wir meinen. Also ich glaube nicht, dass viele da draußen wissen, was das ist, weil ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gesehen und ich war ehrlich gesagt schockiert, dass es sowas gibt. Aber du bist doch zweifacher Papa. Ja, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Also da gibt es auch andere Wege, um die Dinge aus der Nase zu holen. Also ja, gut. Genau, du hast ja in deinen Babys immer in der Nase gepopelt, oder was? Nee, das macht die Natur doch von alleine. Ja, ich weiß, irgendwann kommt es raus, aber es gibt ja, ja, irgendwas ist doch immer, irgendwann kommt es ja raus. Ja, genau. Noch so ein Spruch. Ja, letztendlich, also ich habe schon gesehen bei Babys oder bei Kleinkindern, okay. Das funktioniert gut. Gut, ja, und da in dem Zusammenhang haben wir uns dann natürlich auch zusammen, weil es ist ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, mit einem Videochat, wir haben uns dann zusammen das Video auch angeguckt, in dem das präsentiert wurde und auch gleich nochmal für alle, die es noch nicht kannten, wie man ein Nasenkännchen benutzt, was auch sehr witzig ist. Ein Nasenkännchen? Ja, hier so ein... Ja. Die Nasenspülung. Nasenspülung, genau so ist es. Super, super Sache, kann ich nur empfehlen. Ja, das macht den Kopf frei. Ja, nicht nur den Kopf. Vor allem die Nebenhöhlen. Vor allem die Nase und die Nebenhöhlen, ja, wahrscheinlich. Spült die Nase einmal durch. Ja. Kennt doch jeder. Dann, glaube ich, das waren auch schon fast die Begriffe. Wir hatten noch einen, das war die Laffe. Da war die Frage, wo man die Laffe findet. Der, die oder das Laffe. Die Laffe, ja. Und das ist das obere Teil vom Löffel. Genau. Das Schaufelstück, das einen übrigens zwei zusammenhaltenden Händen nachempfunden ist. Mhm. Also die Schaufel am Löffel heißt Laffe und die soll zwei Hände, die zusammenhalten, nachempfunden. Symbolisieren. Also, genau, symbolisieren. Klingt sehr hochtrabend, aber ja. Sehr bildlich, René. Genau, das war der Spieleabend. Und ja, wir haben eine Menge Spaß gehabt und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, da legen wir noch einen drauf. Machen wir nochmal. Genau. Und ich weiß nicht, also wir wissen den Termin eigentlich schon, ne? Ja. Den kann man schon mal sagen. Nur wir brauchen euch. Und zwar am 23.06., habe ich mir das richtig aufgeschrieben? Das klingt. Ich habe es im falschen den Kalender geschrieben, ne? Ja, es ist der 25.06. Ach, das soll eine 5 sein, ja, das macht Donnerstag, Sinn. Ja. Donnerstag, der 25.06. gibt es den nächsten IIDI, irgendwas ist auch immer, Spieleabend. Was wir spielen, verraten wir noch nicht. Wir haben mehrere Ideen. Es wird auf jeden Fall spannend, knifflig und ja. Also auf jeden Fall man unterhaltsam. Man lernt eine Menge. Genau. Ich denke, das ist so unser Hauptziel an diesem Spieleabend, dass er unterhaltsam wird, dass wir schön zusammensitzen. Und wenn der Spieleabend länger als die angedachte Zeit geht, dann ist das, glaube ich, auch ein gutes Zeichen. Und wir haben tatsächlich auch schon Wiederkehrer gehabt. Weil es einfach Spaß macht. Jetzt ist aber nur die Frage, René, wie kommen denn unsere Hörer oder unsere Instagram-Follower in diesen oder zu diesem Spieleabend? Ja, das ist ganz einfach. Echt? Man braucht nur... Das weiß doch keiner. Ja, man braucht nur Kontakt zu uns aufnehmen und... bevor ich euch jetzt in irgendeine alte Podcast-Folge schicke und sage, hört euch da die Kontaktmöglichkeiten an, nutzen wir den Luxus des Einspielers und ich würde mal sagen, Mats ab und dann seid ihr schlauer. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@juber.de und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Danke, Marc. Ja. Also, meldet euch bei uns. Es ist tatsächlich so, dass wir die Plätze wahrscheinlich begrenzen werden, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Ja, ist Corona, wir müssen alles begrenzen. Ja, also. Und ihr braucht keinen Mund-Nasen-Schutz. Und ihr braucht vor allen Dingen auch keine Sorge haben. Wir hatten tatsächlich auch Leute dabei, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie sich so in das Bad der Menschenmenge begeben, um es zwar sehr übertrieben darzustellen, und vor allen Dingen fremde Menschen, ne? Ja, also man wird da locker und herzlich aufgenommen und ist sofort mitten im Spiel, ist unterhaltsam. Ihr gehört dann dabei zu unserer Podcast-Familie. Genau. Ich glaube, es wird Zeit, um mal so ein bisschen Musik zu hören, oder? Was meinst du denn? Ist es schon, siehst du, ich wollte gerade die Überleitung machen, weil es ist so, ihr habt vielleicht gehört, dass der Einspieler der Kontaktmöglichkeiten jetzt noch ein bisschen untermalt ist, einfach damit er sich mehr von unserem Gespräch abhebt. Ne? Und genau. Als ich das gestern Abend gemacht habe, hatte ich so Bock, irgendwie Musik zu machen. Oh mein Gott. Dass ich mich rangesetzt habe und ich saß wirklich lange und habe noch quasi ein Beat gemacht und irgendwie hat dieser Beat und unsere Redaktionssitzung mit dem Thema hier, wir haben die Schnauze voll von Corona, so sehr, dass wir über Corona im Podcast nicht mehr sprechen, nur wenn der Therapeut dabei ist, dann müssen wir halt singen. Das hat irgendwie so nachgehallt bei mir im Kopf, dass ich tatsächlich diesmal auch eine Unterhaltungsspur mit drauf habe. Ja, es war eine ungünstige Formulierung. Es hat bei dir im Kopf nachgehalten. Okay, den habe ich jetzt auch verstanden. Aber ist ja kein Problem. Ich passe ja ist auch ja nicht so schlimm. Ja. Ja. Aber es war schön. Ja. Ich wette, ja, also, dass dieser Nachhallen noch nicht bei allen angekommen ist. Ja. Ich habe das Musikstück habe ich vor der Sendung heute erst bekommen und ich habe unterwegs, habe ich das schon gesehen in unserem Chat, dass René das vorbereitet hat und Marc hat es schon akzeptiert und ich dachte, wow, coole Musik und dann höre ich mir das an und naja, hört selbst, glaube ich. Hey Corona, wir haben eine Message für dich und das hier ist deine Ansage, verstehst du? Verstehst du? Egal. Hau raus. Die Welt darf es wissen. Du Opfer, der ganze Fame ist nicht echt. Wenn man morgen nicht mehr von dir spricht, wäre das jedem gerecht. Wie krank muss man sein, stützt dich auf Alte und Schwache. Du willst der King sein, dass ich nicht lache, lache, lache. Weißt du, warum ich eine Maske trage? Damit du mein Gesicht nicht siehst. Du bist doch kleiner als ein Bakterium. Deshalb haut dich sogar die Quarantäne um. Geh dahin, wo du hergekommen bist. Jeder ist froh, wenn du dich hier endlich verpisst. Alter, ich hab gerade auf meine Rolex geschaut. Gesehen, dass deine Zeit abgelaufen ist. Ein Knaller. Hey Corona, a message für dich. Mach dich weg, schreib dein Testament. Ist erst ein Impfstoff da, bist du das Erste, was rennt. Lauf, lauf, lauf. Meine Fresse. Also René, Stefan, das ist ja gerade total anders. Hast du was Schlechtes gegessen, aber ich finde es lustig. Ich finde es echt ist, lustig. Ich hab's, also pass auf, ich hab's Leuten vorgespielt, ja. die in dem Bereich unterwegs sind, ja. Also ich bin wirklich meilenweit von irgendeiner Form an Professionalität in dem Bereich entfernt, ja. Aber nur in dem Bereich. Nur in dem Bereich. Aber die sagten, ich soll dazu noch ein Musikvideo machen und soll das ins Netz stellen. Ja, das machen wir. Nee, es ist, also ich muss schon sagen, es war für mich ein ganz schönes Kostüm, was ich anlegen musste, um das auf die Beine zu stellen. Es war aber auch ein Kostüm, aus dem ich schwer wieder rausgekommen bin. Kann ich das an meine Freunde per WhatsApp schicken? Das kannst du gerne machen. Ja. Ihr könnt aber dann sind es bestimmt nicht mehr meine Freunde danach. Ja, die wissen aber dann, dass du einen Rücken hast. Ach so, okay. Ja, genau. Nein, aber da seht ihr, man muss einfach kreativ sein, man muss sich was trauen und muss da gar keine Scheu vorhaben. Und genau das hat René gemacht. Und ihr könnt wetten, Stefan legt nächste Woche noch eine Schippe drauf. Das kann man auch steigern, genau. Stefan, vielleicht irgendwie ein schönes Gesicht, ein schönes Gedicht. Ein schönes Gedicht, na dann bitte. Nein, du. Ach, ich? Ja, Pause. Ich habe kein schönes Gedicht. Ja, es ist ja auch nur mein Versuch der Entschuldigung, dass es das Songquiz nicht mehr gibt. Ach so, naja, das kommt ja wieder. Das ich versuche im Prinzip davon abzulenken. Genau, das wird so ein Running Gag, aber ich glaube, irgendwann packt es dich wieder. Und dann sagst du hier, ich mache ein paar Musikstücke. Gut. Thema. Schließung Tegel, ja. Haben wir geklärt. Ja. Tegel bleibt offen. Gott sei Dank. Wenn Tegel so lange braucht zu schließen, wie der BER zum Öffnen, dann können wir noch ein paar Mal dahin. Ja, der war gut, der war echt gut. Ja. So. Was haben wir noch? Es gab das Hauptthema. Was? Das Hauptthema. Das Hauptthema. Ach, jetzt kommt das Hauptthema? Muss nicht. Wir haben was zu feiern. Das meinst du? Wir haben was zu feiern. Okay, was haben wir denn zu feiern? Ja, das können wir euch natürlich jetzt nicht so zeigen, weil wir ja nur als Podcast hier sind. Aber ich habe René in der Redaktionssitzung eine Torte gezeigt aus, was waren das? Aus grafischen Buchstaben, sagt man das so? Na, aus dem ASCII-Zeichensatz? Genau, aus dem ASCII-Zeichensatz. Damit gemeint war natürlich das Jubiläum 40 Jahre Videotext. Wo ist denn die Ukulele? Also kannst du das bitte auch mal gebührend ankündigen? Ja, warte. Ein Happy Birthday bitte für den Videotext. Warte, dazu muss ich. So. Mehr, kannst du nicht Happy Birthday auf der Ukulele spielen? Diese Ukulele ist so verstimmt. Darauf könnte man nicht mal unmusikalische Sachen spielen. Ach, das liegt gar nicht an dir. Nein, absolut nicht. Ah, okay. Der Teletext. Ja, 40 Jahre Videotext. Videotext. Nee, ist ganz wild jetzt. Wir hatten, ja, was ist denn, wir hatten dann gesagt, eigentlich müssen wir uns gegenseitig bestrafen, wenn wir das Wort Teletext im Mund nehmen. Also so war ja vom Therapeuten der Auftrag. Richtig. Aber man muss dazu sagen, Videotext heißt es eigentlich nur im deutschsprachigen Raum. Der offizielle Begriff ist mittlerweile Teletext. Okay, dann machen wir ja nichts falsch. Der ist auch internationaler. Seit wann gibt es denn den Teletext, Stefan? Achso, du hast ja gar nicht. Gott, der ist 40 Jahre alt. Und Stefan, es tut mir leid. Genau. siehst du, René? Also Alter. Schon mal, ja. Lass es mich bitte ausrechnen. Ja. Den gibt es seit 1960. Wir und Mathematik. Seit wann? 1960. Quatsch, nein. Oh Mann. Ey, die Mathematik. Was ist denn 2020 minus 40? 1980. Ja. Yes. Und damit wissen wir, der Videotext ist genauso alt wie ich, quasi. Ja, aber wirklich, den gibt es seit 1980? Ja, weil den gab es vorher schon. Der hat nämlich in Großbritannien, ging schon 1973 los. Da nannte sich das CEFAX, also CEE-Fax. Aber in Deutschland wurde der Videotext erstmals 1977 auf der Funkausstellung, die wir ja alle kennen, vorgestellt. Und 1980, am 1.6., nämlich genau jetzt vor 40 Jahren, ging der Regelbetrieb los im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nämlich ARD und ZDF haben gemeinsam einen Videotext gestartet, der auch bis zum Jahr 2000 Bestand hatte. Ja. Und vielleicht ein kleiner technischer Fakt dazu. Definitiv. Du wirst es jetzt sagen. Genau. Wie viele Zeilen? Achso, nee, das kannst du gern sagen. Du sag mal, genau, der Teletext, siehst du, ich sag mal Teletext, ich weiß gar nicht warum. Ja, ist okay. Der Videotext ist ja grafisch etwas reduziert und das hat ja auch Gründe, aber sag mal, auf was ist der grafisch reduziert? Auf was der grafisch reduziert ist? Na, auf Standardbuchstaben. Und wie viele Zeilen? Und ein paar ASCII-Zeichen. Ach so, also ja, jede Seite kann 24 Zeilen zu je 40 Zeichen haben. Und das sind wie viel Kilobyte? Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Aber es ist so? Sehr, sehr wenig. Und deswegen ist das enorm, ein enormer Vorteil, die Information so zu verarbeiten. Ist es so, dass wenn ich auf einer Videotextseite bin, dass die Unterseiten noch haben kann, die nicht nachgeladen werden müssen? Nein, das muss jeweils nachladen. Achso, die Unterseiten auch. Weil manchmal springen die doch so automatisch durch. Genau, aber du musst dir jetzt so vorstellen, das ist quasi eine Art Karussell, die immer eine aktuelle Seite rauspusht oder rausbläst in die Austastlücke vom Fernsehsignal. Mhm. Und in dem Moment kann die sozusagen auf dem Empfangsgerät erscheinen. Und das heißt, es rotiert ja mit 8 Magazinen, also von Seite 100 bis 899. Ja, wenn du Unterseiten hast, sind das natürlich zusätzliche Seiten, die mit ausgestrahlt werden. Ja. Du hast es gerade eben schon gesagt, der Videotext, der befindet sich in der Austastlücke. Also das Fernsehen ist ja ein Signal. Genau. Und dieses Signal beinhaltet ja eigentlich die Bildinformationen. Und jetzt fragt man sich, was die Austastlücke ist und da ist wieder wie es früher halt war, da wurden Dinge einfach praktisch genutzt. Ne? Es ist tatsächlich so, dass das Signal eine Lücke aufweist und jetzt zitiere ich mal Wikipedia, weil es das eigentlich relativ gut erklärt, da muss ich mir keinen neuen Satz ausdenken. Die Austastlücke bezeichnet in der Fernsehtechnik die Zeit, in welcher der Elektronenstrahl einer Bildröhre dunkel geschaltet an den Ausgangspunkt zurückgeführt wird. So, Fernsehen funktioniert ja so, ein Strahl zeichnet von links nach rechts die Pixel auf dem Bildschirm. Ich weiß gar nicht, ob er am Bildschirmrand dann den Weg wieder zurückgeht oder ob er zurückspringt leer. Aber offenbar ist es so, in der Zeit, dieser Strahl dann wieder zurück in die Ausgangsposition geht, da wird er auf schwarz geschaltet. Und in dieser, und das ist eben die Austastlücke im Signal, und in dieser Lücke, in dieser Austastlücke, sind die Informationen für den Videotext untergebracht. Und natürlich ist der Videotext deswegen in der Größe auch beschränkt. Genau, aber das ist halt ein super Vorteil. Also in Zahlen ausgedrückt kann man sagen, es gibt 625 Bildzeilen, aber genutzt fürs Fernsehbild werden nur 576. Das ist ja ein Begriff oder eine Zahl, die man vom Fernsehen eigentlich kennt. Ja. 720 mal 576. So sieht's aus, ja. Wird Fernsehen auf dieselbe Art und Weise ausgestrahlt? Ich meine, wir haben keine Bildröhre mehr. Du meinst das digitale Fernsehen? Ja. Na, das digitale Fernsehen hat ja höhere Auflösungen und aber auch dort hat man noch die Möglichkeit, quasi Videotext auszustrahlen. Und ich habe das so verstanden, dass die Decoder in den Receivern oder in den modernen Fernsehern das Ganze zurückwandeln. Okay. Also nur um das nochmal klar zu machen, Videotext geht nicht besser. Also es gibt, in der Entwicklung gab es verschiedene Erweiterungen, Level 1,5, Level 2,5. Allerdings haben die hochmodernen Entwicklungen sich nicht durchgesetzt, weil die einfach zu kompliziert waren. Was sich durchgesetzt hat, war halt dieser Top-Teletext, der sozusagen eine Zusatzzeile enthält mit Verlinkungen, könnte man einfach sagen, ja, mit den Farbtasten. Im deutschsprachigen Raum ist der Videotext sehr beliebt. Da hat nahezu jeder Sender einen Videotext. In anderen Ländern sieht es schon anders aus. Also da gibt es mittlerweile zum Beispiel Großbritannien oder USA, gibt es eigentlich keinen Sender mehr so richtig, der Videotext hat. Das wird, wenn, ausschließlich für Untertitel genutzt. Ja. Und apropos Untertitel, das war auch der ursprüngliche Sinn, warum man versucht hat, sowas zu entwickeln, um Untertitel ins Fernsehbild einzublenden. Daraus ist der Videotext entstanden. Ganz coole Sache eigentlich, ja. Ja, und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ich bin ein totaler Fanatiker vom Teletext. Siehst du, und ich staune jedes Mal, wenn ich Menschen sehe, die den Videotext benutzen, weil das ist in meinen Augen halt Internet für Arme, ne? Warum? Also das stimmt ja auch nicht ganz, weil mittlerweile in den neuen Medien, es gibt den Videotext als App mittlerweile, als mobile Webseite und aufbereitet auf Webseiten als Text sozusagen erweitert. Also das kann man ja genauso auch im Internet abrufen. Ja, ich finde es ein bisschen angestaubt. Es ist schlank, kompakt. Sag mir mal, was ist denn der Vorteil vom Videotext gegenüber Internet? Na, also aus meiner Sicht ist der größte Vorteil einfach die Handhabung. du guckst Fernsehen, es kommt zum Beispiel Werbung, was machst du? Schaltest erstmal Videotext ein. Oder schaltest einfach um. Das zum Beispiel auch, genau. Ja. Das kann man machen. Aber, und wie gesagt, also gäbe es da nicht mit modernere Sachen, als jetzt hier so ein, sich so ein, weiß ich nicht, so ein pixeligen Text durchzulesen? Das ist doch kein pixeliger Text, das sind Buchstaben. Ja, aber du, sie sind halt, so ein Buchstabe ist halt auf Pixel, komm, es ist ja, es ist nicht hochauflösend. Es gab ja tatsächlich mal den Ansatz des hochauflösenden Videotextes. Genau. Ich weiß gar nicht, braucht man da ein extra Gerät zu oder war das ist so ein bisschen vermischt, weil was du wahrscheinlich meinst, ist ja auch diese Red-Button-Funktion, die es mittlerweile gibt. Na, das ist, finde ich, sehr modern und sehr toll. Da wäre ich jetzt auch gleich noch hingekommen, weil das ist eigentlich das, was ich als Videotextersatz komplett sehe. Ja, und da wird ja der Videotext auch angezeigt, als Digitaltext sozusagen. Na? Weil ich finde schon mega cool, wenn du einen Film guckst und während des Films dieser Red Button hochgeht und dir Zusatzinformationen gibt, stört zwar auch das Sehvergnügen, ne? Aber und ich sage dir ganz ehrlich, Fernsehen wird nicht daran interessiert sein, dass du die Werbepause damit überbrückst. Natürlich. Das ist warum soll Fernsehen daran interessiert sein? Achso, ja, okay. Ne? Aber das kann denen ja egal sein. Nur die Informationen sind schnell abrufbar und ehrlich gesagt stört mich diese Red-Button-Funktion, weil viele Sender das auch für Werbeeinblendungen nutzen. Weißt du, was ich mal gehört habe? Nein. Kennst du diesen Red Dot von ProSieben? War der von ProSieben oder Sat.1? Dieser Dot, den man auf dem Fernseher geklebt hat? Ja, war irgendwie, also nicht Red Nose, sondern Red Dot irgendwas, ja. Nicht Red Nose, der hieß vielleicht auch nicht Red Dot, aber dieser Dot. Ich habe gehört, ich weiß gar nicht, ich habe so einen Podcast, glaube ich, gehört, in irgendeinem, dass du hast ja auf Fernsehen geklebt und dann wurde angeblich gemessen, wie viel Fernsehen du guckst, weil du den so an eine Stelle klebst. Das ist schon etliche Jahre her, ja. Ich habe gehört, dass das nicht stimmen soll. Das ist totaler Quatsch. Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn du heute den das Internetfernsehen hast, also den Red Button, die Funktionalität aktiviert ist bei dir, dann weiß der Sender ja auch, wann du guckst unter Umständen. Ja. Ne? Und das heutzutage, wo ich merke es gerade im beruflichen Umfeld, das Thema Cookies ja immer sensibler behandelt wird und jetzt quasi ja schon dazu neigt, dass das Cookie gekippt wird. Ne? Das Cookie für die unter euch, die jetzt nicht wissen, was das ist also ein kleiner Keks, wo man reinbeißen kann. Nein, ein Cookie ist, wenn ihr auf eine Internetseite geht, früher war es gang und gäbe und ohne Hinweis, dass halt Informationen auf eurem Rechner gespeichert wurden und wenn man die Seite nochmal besucht hat, konnte die Webseite diese Information abrufen und wusste daher, wart ihr schon mal drauf, was habt ihr euch alles so angeguckt auf der Seite. Und das ist in Deutschland nicht mehr ohne Einwilligung erlaubt. Jetzt wisst ihr auch, warum ihr diese komischen Boxen immer bekommt, wo man immer sagen muss, ja, ich akzeptiere. Ja. Das ist der Hintergrund, genau. Und das gut, aber das ist im Prinzip dieser Button auch, dieser Red Button ist dann auch wie so ein Cookie, ne? Also der kann natürlich dann auch Informationen auslesen. Aber über euch. Ein guter Tipp, schaut euch mal die Einstellung in eurem Fernseher an, weil dort könnt ihr die noch spezifizieren. Das finde ich sehr interessant. Aber komisch ist nur, auf Webseiten ist es nicht erlaubt, das automatisch zu setzen und im Fernsehen ist es offenbar noch okay. Naja, du stimmst dem ja vorher zu, sonst wird er diese Funktionalität gar nicht aktiviert, ja. Okay. Ja, aber wie gesagt, also Teletext ist natürlich ein super schnelles Medium und du brauchst kein Internet dafür und das ist einfach, also ich kann es mir nicht vorstellen, darauf zu verzichten, weil der Informationsgehalt ist halt enorm. Also mich zieht da überhaupt nichts hin. Ja, du bist auch ein anderer Typ. Ja, also es ist ja leider, habe ich die Unart auch, wenn ich Fernsehen gucke, in der Werbepause, dann nehme ich halt mein Handy und gucke da rein. Ja, eben. Und andere gucken halt im Videotext. Und ich wette, auch wenn ihr du und Marc natürlich, auch Marc und du, in der Redaktionssitzung da so ein bisschen mich müde belächelt habt, wir haben dich nicht belächelt, wir haben uns lustig gemacht über dich. Ja, ich wollte es nicht so hart ausdrücken. Schade. nein, also es gibt Messdaten und die zeigen, dass Millionen von Menschen täglich den Videotext konsumieren. Und der meistgelesene Videotext ist ARD und danach kommt ZDF. Und dann kommen die Privaten irgendwann. Ist es tatsächlich so, ne, dass die Videotexte eigene Redaktionen haben. Genau, aber mittlerweile ist es ja, also die Technik schreitet ja voran und es gibt zum Beispiel im ARD-Videotext eine Tele-Twitter-Funktionalität. Zum Beispiel, wenn der Tatort kommt, werden dort die Twitter Posts so eingeblendet. Ja, und also ja, das ja vermischt cool natürlich. Ah, jetzt habe ich dich neugierig gemacht. Ja, weil es gibt ein schönes Phänomen im Zusammenhang mit Twitter, und zwar, wenn irgendwelche Sendungen laufen, dann haben die ja oft so einen Hashtag am ganz genau am Laufen, und wenn man nach diesem Hashtag sucht, oder besser gesagt sich den Stream, der auf diesem Hashtag läuft, anschaut, dann ist es manchmal super unterhaltsam. Ja. Weil Leute halt da ihre Kommentare dazu abgeben, was sie gerade sehen. Und das ist zu Teilen sehr, sehr lustig. Ist dann zwar auch nicht mehr das konzentrierte Sehvergnügen auf die entsprechende Sendung, aber ich mache das schon ab und zu sehr gern, besonders bei Sendungen, die mich dann nicht so interessieren, die ich einfach nur mitgucke. Ja, das ist dann schon. Das ist so, als wenn du jemanden dabei sitzt und hast, der deinen blöden Kommentar abreißt. Ja, ich fand es zum Beispiel gut. Ich hatte mal einen Fernseher, das ist nicht mein aktueller Fernseher, der eine Twitter-App hatte, und die hat sozusagen das Fernsehbild gelassen und dann darüber die Twitter-Posts eingeblendet, und das fand ich ganz angenehm. Ja. Aber ja, ist siehst halt du, auch und ich finde es cool, wenn du halt nebenbei irgendwie ein Tablet oder ein Handy hast, kannst du halt das auf einem gesonderten Bildschirm. Ja, natürlich, ganz klar. Erfolgen. Genau. Ja. Ja. Nein, also wie gesagt, hat alles. Wirst du beim nächsten Mal Tatort mal machen oder bei der nächsten, weiß nicht, Germany Next Topmodel, genau, oder was auch immer, Fernsehen. Da hätten wir jetzt Marc gebraucht, weil das ist ja ein absoluter Tatort-Gucker. Ne? So, bei René gibt es gerade Informationen reingereicht. Genau, ich krieg gerade Informationen reingereicht. In Form von Nahrungsmitteln. Ich möchte auch ein Stück Kuchen. Ja, wir sind schon bei fast einer Stunde, ja, und ich muss mich stärken. Ich brauche ein bisschen Zucker. Genau. Ich mache jetzt das, was immer total beliebt war, schon in den alten Podcast-Folgen. René spricht jetzt mit vollem Mund. Oh, lecker Erdbeerkuchen. Und das Fiese ist, ich sehe es auch noch, weil ich ja sein Bild sehe. Jetzt hat er gekleckert. Ja. Nein, also, ich hab nicht gekleckert. Nee, so. Memo an dich, Videotextredaktion vom RBB, bitte klar machen. Also okay, wir haben jetzt schon Radio und Videotext. Du kannst mich da früh abgeben und abends abholen. Aber du, meinst du wirklich, dass die in Babelsberg sitzen? Ja. Dort sitzt okay die natürlich die Videotextredaktion vom RBB. Beziehungsweise, man muss unterscheiden. Also vom RBB, die sitzen, glaube ich, in Berlin, in der Masurenallee. Und in Potsdam ist, glaube ich, die Videotextredaktion vom Ersten Deutschen Fernsehen. Okay, dann sagt dir der Name Holger Klein was? Ja. Radiomoderator. Ja. Und auch, der sitzt auch beim Videotext. Ah, siehst du. Na, mal gucken, wenn Corona vorbei ist. Ach, ist ja vorbei, dann können wir das ja klar machen. Ja, also, super, super Sache. Schreibt uns gern in die Kommentare irgendwie, wie ihr Videotext findet, ob ihr Videotext nutzt, ob ihr Videotext überhaupt kennt. Aber kann ich nur ja, das empfehlen. Ist wirklich eine berechtigte Frage, ne? Gerade ja, bei die heutige Generation, da bin ich mir nicht so sicher, ja. Na? Minitel? Das Wort ist mir gefallen. Ist das ja irgendwas Interessantes? Das war noch ein Stichwort in dem Zusammenhang, aber es hat sich herausgestellt, ist was anderes. Wir kennen ja noch von früher BTX aus Deutschland, den Bildschirmtext. Und das, was du gerade gesagt hast, war die französische Variante, die deutlich erfolgreicher war. Die hat nichts mit dem Videotext oder Teletext zu tun, von dem wir gerade gesprochen haben. Was macht BTX? BTX, das war doch früher so ein wie sagt man, du hast dich eingewählt in so ein Terminal und konntest mit irgendwelchen Seitennummern in bestimmte Funktionen gehen. Eine Überweisung machen, Adressen raussuchen, wie Telefonbuch jemand finden. Das war quasi so ähnlich wie Videotext. Nur, okay, dass man bezahlen musste, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Verstehe. Also ja, im Prinzip fast noch näher am Internet dran. In den Anfängen des Internets, genau. Ja. Hat okay sich aber nicht durchgesetzt, ist nicht mehr existent. Gut. Ich sehe gerade noch eine Notiz, die hätte ich eigentlich vor der Sendung lesen sollen. Unsere interne Beratungsstelle hatte gesagt, dass wir die Themen mehr durchdringen sollen. Ja. Uns deswegen nicht zu viele Themen aufhalsen sollen. Und dass wir uns mehr Zeit füreinander nehmen sollen. War das mit den mehr Zeit füreinander nehmen jetzt während der Sendung gedacht oder war das nach der Sendung gedacht? Keine Ahnung, wahrscheinlich beides. Müssen wir nochmal nachfragen, wa? Ja, rufen doch mal an. Nee, jetzt nicht. Wir sind am Arbeiten. Da werde ich ja bestimmt nicht hier nochmal eine Therapiesitzung von 10 Minuten genau. machen. Gut, ja. Also, das heißt, wenn ich auf die Uhr schaue, da steht schon die bedrohliche 1 vor dem ersten Doppelpunkt. Das kann ja nur 1 heißen. Das heißt, dass wir jetzt gleich fertig sind. Ich würde nur eine Sache, weil es dann einfach nicht mehr relevant ist. Kindertag. Ja. Mir ist beim Kindertag was aufgefallen. Der internationale Kindertag. Ja, und jetzt werden einige Leute sagen, hä, Quatsch, der ist im September. Kurze Aufklärung. Ich weiß nicht, mir ist es dieses Jahr zum allerersten auch mal aufgefallen, als ich vom Kindertag sprach, kam aus einer Ecke, hä, Kindertag? 21. Juni? Und dann habe ich mich mal auf die Suche begeben. 1. Juni. 1. Juni, sorry, ja, natürlich. Mir ist aufgefallen, dass der 1. Juni als Kindertag in einigen Ländern gilt, unter anderem natürlich in der ehemaligen DDR ja. und vielen anderen Ostblockstaaten. In den sozialistischen Ländern. Und der andere internationale Kindertag, der Weltkindertag, ist am 20. September. Da ist immer ein großes Kinderfest am Brandenburger Tor in Berlin. Es ist tatsächlich so, dass, habe ich gelesen, bis 2018 der 1. Juni von der Bundesrepublik komplett ignoriert wurde. Mhm. Also ich habe den Kindertag, seit ich auf der Welt bin, ist der für mich am 1. Juni. Ja, bei mir auch. Und in meiner Wahrnehmung war nie, dass es den gar nicht gibt. Aber es ist tatsächlich so, der offizielle Kindertag der Bundesrepublik Deutschland ist am 20. September. Aber in Berlin ist das größte Kinderfest am 1. Juni im Fez. Na, außer dieses Jahr natürlich. Ja. Genau, also Kindertag, es gibt 2 Kindertage und bitte sagt euren Kindern, dass sie sich für einen dieser 2 Tage entscheiden sollen. Oder sagt sie ihnen am besten gar nicht, wenn die darauf kommen, dann gibt es eine Diskussion. Genau, und liebe Kinder, seid nicht traurig, wenn ihr dieses Jahr noch nichts bekommen habt, dann vielleicht am 20. September. Genau. Ist doch witzig. Ja. Gut. Dann haben wir das auch untergebracht. Genau. Weil der nächste Podcast ist ja noch ein Weilchen hin. 2 Wochen, um genau zu sein. Ja. Aber bevor es hier zu Ende geht. Da wird es jetzt noch ein bisschen witzig. Da müssen wir auch eine traurige Nachricht verkünden, ne? Die da wäre? Gottlieb Wendehals, alias, wie heißt er, Böhm, ist gestorben. Ich weiß nicht. Kennst du? Ja, natürlich kenne ich Gottlieb Wendehals. Mir und zwar ihn gleich. Genau. Und wie heißt die Frau, die da mitmacht in dem Lied? Keine Ahnung. Na hier, die, und Helga Fast, nee, wie heißt es? Helga Fast der Olaf von hinten an die Schulter. Ach so, ach, das Lied meinst du, ja, genau. Na? Egal. Gut, bevor wir die Löcher aus dem Käse ziehen, erzählen wir euch jetzt ein paar Witze. Genau, wir ziehen euch jetzt ein Schmunzeln aus dem Gesicht. Genau. Gesicht. Ja. Ins Gesicht. Ja, das hältst du nicht durch, wenn du die Sendung so sprichst, ja. Ich du beziehst jetzt wieder auf den Song. Den gibt's übrigens bei YouTube auch, den Song. Ah, cool. Also, bis die Sendung rauskommt, gibt's vielleicht, den verlinken wir alles in den Shownotes. Ja, dann würde ich sagen, Witzbattle 34, René, go, go, go, go. Ja, also wenn alle immer nur meckern, dann können wir sowas wie Corona einfach nicht mehr machen. Sehr gut. Sehr gut. Ne? Ich habe heute auch ein paar Flachwitze drauf, beziehungsweise ein paar Fragen. Und hier die erste, René, pass auf. Ein Mann fällt sein Smartphone runter, dem Gerät ist aber kein Schaden entstanden. Wie ist das möglich? Das ist ja fast eine Black Story. Keine Ahnung. Das Gerät war im Flugmodus. Okay. Im Kino. Möchten Sie süßes oder salziges Popcorn? Ja, so wie meine Freundin. Oh, tut mir leid. Hässliches Popcorn haben wir nicht. Der war richtig gut. Der war richtig gut, ja. Könnt ihr mir sagen, warum euer Hund jedes Mal in die Ecke rennt, wenn es an der Tür klingelt? Er ist ein Boxer. Ah, okay. Der hat eine Sekunde gebraucht. Genau, habe ich gemerkt. Das war gerade eine Durchstörung, ja. Ja, ich glaube ja nicht an den ganzen Astro-Kram. Ja, bin halt ein Schütze und die sind ja generell eher skeptisch. Genau. Kommt ein Neutron in die Disco, sagt der Türsteher, sorry, du kommst hier nicht rein. Heute nur für geladene Gäste. Oh. Oh, ja. Da muss er, fragt mal euren Lehrer bitte, wenn ihr den nicht verstanden habt. Ja, dann solltet ihr vielleicht doch mal die Möglichkeit am Shop ergreifen und eins dieser Schulangebote in Anspruch nehmen, die jetzt offenbar für einige Kinder da sind. Die dürfen nämlich in den Sommerferien und in den Herbstferien Schule machen. Da freut sich doch jeder drauf. Da freut sich jedes Kind drauf, ja. Wobei man dazu sagen muss, das ist natürlich für die gedacht, die jetzt in der Corona-Zeit nicht die Möglichkeit hatten oder nicht hinterhergekommen sind. Also es geht darum, die Schüler nachzuziehen. Ich kenne das, es werden ganze Schulklassen gefragt, wer möchte dieses Angebot in Anspruch nehmen und wer nicht. Da werden nicht nur Schüler ausgewählt. Mhm. Ja, aber finde ich auf jeden Fall gut. Gut, apropos gut. Ich glaube, wir lassen es für heute gut sein. Ja, also ich fand, das sind wir doch richtig gut durchgekommen hier. Gut halt. Warte mal, wir haben 7 Minuten sind wir drüber. Die wirst du sowieso wieder rausschneiden. Mhm. Ich wollte noch, dann eine Sache möchte ich noch los. Hast du eine Weisheit zum Schluss? Nee, keine Weisheit. Mir ist neulich was passiert. Und zwar hatte mein Wecker geklingelt. Nee, wie war denn das? Nee, ich bin wach geworden, habe auf meinen Wecker geguckt. Wir haben ja mal darüber gesprochen, ich habe so einen Tageslichtwecker mit Funk. Habe ich auch, genau. Genau. Und ich bin wach geworden, guckt auf den Wecker, 7.50 Uhr. Das ist so ungefähr, eine Stunde und ein bisschen mehr, als ich normalerweise aufstehen müsste. Mhm. Bin natürlich aus dem Bett aufgesprungen und ins Bad. Scheiße, ich muss ins Homeoffice. Genau. Und im Bad gucke ich auf meine Armbanduhr und die war 4.57 Uhr. Du hast bestimmt die Uhr nicht richtig so gelesen. Ätzend. Ja. Nee, ich bin um 13 Uhr aufgestanden ungefähr dann. Nach der anderen Uhr. Oh mein. Ich verstehe es nicht. Es ist ein Funkwecker. Stefan, erkläre mir bitte, warum der Funkwecker so eine verquere Uhrzeit anzeigt. Also es könnte sein, wenn er das Signal nicht richtig empfängt, dass er verrückt spielt. Und wir haben zum Beispiel, True Story, in der Firma haben wir bei uns im Konferenzraum eine Funkuhr und jedes Mal zur Zeitumstellung springt die nicht um, weil das Signal nicht bis in den Raum kommt. Ach so. Ja. Okay, du meinst also, es liegt am Ort. Na gut, dann werde ich das mal prüfen. Ja. Aber ich habe da Handyempfang in der Ecke. Okay, das hat aber damit nichts zu tun. Das ist da in dem Raum, wo ich schlafe, ist so eine kleine dunkle Ecke mit so einer Tür. Der Raum ist so breit wie die Tür. Okay. Und da ist kein Fenster, aber es müsste ja trotzdem Funksignale hinkommen. Nein, das ist natürlich nur Quatsch. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum. Mir ist das bei diesem Wecker schon öfter aufgefallen. Ich glaube, mir ist es als Kind schon mal passiert, dass ich irgendwie aufgewacht bin und dachte, naja, der Wecker klingelt ja gleich, da kann ich ja aufstehen. Bin ich aufgestanden und irgendwann habe ich gemerkt, Moment, das ist doch eine Stunde zu früh alles. Das passt doch gar nicht. Aber dann war ich halt schon wach. Ja, passiert. Passiert. Am selben Tag, ja, also als wenn dieser Tag nicht schon seltsam genug angefangen hat, am selben Tag laufe ich vom Ostbahnhof Richtung. Nee, wirklich? Ja, Richtung, wie heißt die Straße? Frankfurter Allee? Nee, wie heißt die heißt Karl-Marx-Straße da mittlerweile, ne? Karl-Marx-Allee. Laufe Richtung Karl-Marx-Allee und zu meinen Füßen liegt ein Tütchen, also eine durchsichtige kleine Tüte mit Hanf. Aha. Und? Ich habe es natürlich nicht aufgehoben. Was hat René gemacht? Ich habe es nicht aufgehoben, weil ich nicht wusste, ob das die erlaubte Mindestmenge, ob das die erlaubte Mindestmenge ist, die man bei sich tragen muss. Nein, ich wusste nicht, ob das die Maximalmenge überschreitet. Und außerdem hätte ich dafür auch keinen Verwendungszweck gehabt. Hättest du doch weiterverkauft. Und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, dass es eine polizeiliche Falle ist. Genau, hebst du auf und kommst aus dem Busch raus. Ja, welche Ausrede hören die? Erwischt. Welche Ausrede hören die vom Gericht am meisten, wenn du gefragt wirst, wo haben sie das Zeug her? Habe ich gefunden. Ja, eben. Und ich glaube, da hätten meine Karten, wären da sehr schlecht gewesen. Und da habe ich sehr schnell geschaltet. Du Fuchs. Ja. Ja. Also, der polizeilichen Maßnahmen bin ich durch Cleverness entgangen. Weil jetzt schließt sich der Kreis, du weißt. Nicht nur die Straßenverkehrsordnung gilt während Corona, sondern auch die, das Strafgesetzbuch. Strafgesetzbuch ist es, ja. Gut. So schließt sich der Kreis. Genau. Ach, nee. wiederum haben wir das Ding geschafft. Tolle Themen, die uns die Katze heute vor die Tür gelegt hat. Die Katze? Welche Katze ist es eigentlich? Das sagt doch immer kurz. Ja, Römer. Aber was meint er damit? Keine Ahnung, das ist einfach ein Spruch. Gut. Weil die Katze immer eine tote Maus vor die Tür legt. So. Oder ja, so. Uns hat sie tote Themen vor die Tür gelegt. Genau. Wir haben endlich mal wieder über Dinge gesprochen, über die sonst kein Mensch redet. Genau, weil ihr wisst doch, irgendwas ist doch immer. Ne? Und wir werden auch nächste Woche über Dinge wieder reden, die kein Mensch interessieren. Nein. Genau. Wir machen die natürlich mal sehr spannend. Und nochmal an dieser Stelle hingewiesen, ihr werdet es nicht vergessen haben, meldet euch für den Spieleabend an. Definitiv. Ja. Jeder, der nicht dabei ist, den werde ich persönlich, mit dem werde ich persönlich reden. Na, da könnt ihr euch was gefasst machen. Genau. Na? Das wollt ihr nicht. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei der 34. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Vielen Dank, René, dass du dabei warst. War eine tolle Sendung. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Also dann gibt es wieder spannende Sachen. Definitiv. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Muss man vorne vielleicht irgendwas sagen für seine eigenen Zwecke? Die Informationen dieses Podcast 34. Okay, ganz kurz zu den Themen, Stefan. Ganz kurz zu den Regeln, ja. Nicht zu den Regeln, die Regeln sind ja wohl klar. Smalltalk ist, was war die zwei letzten Wochen? Tirona? Tirona. Tirona. Nee, was? Hörst du gerade mein Telefon klingeln? Ja. Echt? Soll ich da mal rangehen? Ja, mach mal. Tja. Da sieht man ja gleich, wo die Prioritäten sind. Ja, du störst gerade. Nimm's nicht persönlich. Eine blöde Frage. Frag dann einer, störe ich gerade? Anderthalb Stunden? Da ist ja die Stimmung gleich hinüber. So, du hast alles mitgehört, gib's zu. Nee, kein Wort verstanden. Was ist das eigentlich für eine App? Was ist für eine App, die da läuft? Das ist die Alarm und Uhr von Windows 10. Aha, schön. Schöne App. Hat doch jeder heute. Nee, ich hab sowas nicht. Naja, soll ich jetzt dazu was sagen? Nein, ist gut. Ja, siehst du? Eigentlich ist es blöd. Warum mache ich gegen Handzeichen? Ja, warum denkst du? Das ist alles Vorbereitung. Das ist alles für, wenn wir auf Video umschalten. Wenn wir dann auf YouTube umstellen, genau. Habe ich schon voll drauf. Dann wirst du derjenige sein, wo sie mal sagen, hey, der sitzt immer total anteilnahmlos da und glotzt. Das ist der Sidekick. Einfach nur die Wand an. Ja, Stefan. Ja, war das schön? War schön. Ja. Hat's dir gefallen? Ne? Ich denke auch. So, ich wollte dir nur noch sagen, es kann sein, dass das so der Endspurt für den Podcast wird, weil ich ich habe Karrierepläne. Was? Wie? Hä? Du musst dann auch ins Mikrofon singen, anders wird es uns dann nicht mehr zusammenhalten. Ach du Scheiße. Kurze Kritik übrigens. Wir haben vergessen zu sagen, dass Maya am Anfang war. Wir haben eine Message für dich. Wir haben nicht gesagt, wie der Song heißt. Das können wir ja hier nochmal nachholen. Wie? Ne, der Song. Wie hey, Corona, Diss-Track. In den Outtakes. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es in den Outtakes. Also, und zwar war es dieser Song. Verstehst du? A-N-A-S. Ich kann sie nochmal irgendeinem so Rapper hier vorspielen. Irgendeinem so Rapper. Ja, ist schon alles in der Mache. Ist schon alles in der Mache. Ach so, okay. Ja. Genau, ich habe übrigens Feedback bekommen per WhatsApp. Sehr cool. Ah, von? Von Sido. Warte mal, dann schreibe ich. Danke, Paula. Deine Musik ist aber auch nicht schlecht. Ja. Aber das ist ja eine gute Idee, Stefan. Wenn wir das alles in den Outtakes nachholen. Ich habe doch mal gesagt, wir müssen so einen Faktencheck eigentlich machen, um zu korrigieren, was in der anderen Sendung alles vergessen wurde. Aber hier dann, die Richtigstellung zum Thema Flughafen Tegel schließt vorzeitig. Der Flughafen Tegel schließt nicht vorzeitig. Genau. Ja. Und dann, wir haben vergessen, vom Wer wird Millionärabend zu berichten. Ja, wobei der natürlich privat war. Ja, aber er war ja auch Beitrag, um unsere Erfahrungen im Bereich anzureichern. Den haben wir auch gepostet. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal die Gewinner bekannt geben. Mhm. Anja, 8.000 Euro. Jawohl. Peter, 8.000 Euro. Ja. Vanessa, 8.000 Euro. René. Und jetzt René. 8.000 Euro. Und jetzt, Stefan. Yeah. Die Leute warten alle noch. Worauf? Ja. Stefan? 500 Euro. Nee. Die warten auf das. Nein, die Leute warten, die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, warten auf Geld. 1, 2, 3, 4, 4 mal 8.000. Habe ich da alles schon überwiesen? Da müssen wir ihre Bankdaten überprüfen. Also wirklich, kann ich da nichts für. Und was wir auch vergessen haben zu erwähnen ist, dass das ein totales Chaos war und nur deswegen nicht den Label des IIDI-Spieleabends bekommen hat. René, nicht, sag's bitte nicht. Ja. Aber ich revanchiere mich. Du wirst sehen, lass dich überraschen. Rudi Carrell. Ach so, und weißt du, was ich auch vergessen habe? Nein. Ich raste aus. Warum, bitteschön, hat Marc alle 2 Minuten gesagt, ich raste aus. Ich habe die Referenz nicht verstanden. Naja, das war doch auch aufgrund unseres Vorgeplänkels, wo wir 1,5 Stunden die Technik in den Griff kriegen mussten. Das war nicht sein Tag, hat er ja gesagt. Er hat immer gesagt, ich raste aus. Ich dachte, er wollte damit irgendwas sagen oder wollte uns irgendwas unterjubeln. Ja, das war halt so seine Art. Ich raste aus, jetzt will er wieder was von mir verraten. Ja, komm, erzähl, René, mach. So in etwa war es doch. Ich habe eine gute Idee, Stefan. Ich interessiere mich ja immer dafür, so neue Dinge zu erleben. Und ich hatte jetzt so den... Nein, bitte nicht. meine Idee ist, und ich sehe da eine Möglichkeit, das zu tun. Ja. Ich würde echt mal sehen, wie jemand im Ghetto lebt. Und vielleicht könnte ich das nützlich mit dem Guten verbinden. Ich würde mal bei dir vorbeikommen, dann bringe ich ein Stückchen Kuchen mit. Okay. Ja, und dann würde ich mir mal angucken, wie man da so wohnt. Kannst mir ein bisschen rumführen im Haus. Ja, mal bei den Nachbarn klingeln und so, ne? Mal in den Keller gehen, ja. Gerne. Ja, jederzeit, René. Alles klar, sie bonkt. Alles klar, dann würde ich sagen, schicken Sie mir bitte die Spur. Die schicke ich dir dann sofort. Ja, kannst du mir auch morgen. Nein, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich auf morgen. Das verschiebe auf morgen, ist mein Motto. Dann drück jetzt auf Stopp bitte. Stopp. Tschüss. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.